Osten und Höhen des Adlers verwegenes Glück. Wir steigen zum Tor der Sonne empor, wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, alle Mädels müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Losung ist bekannt. Ran an den Feind, ran an den Feind, Bomben auf Engelland. Zum letzten entscheidenden Schlag. Wir halten Gericht, ein Weltreich zerbricht, das wird unser stolzester Tag. Kamerad, Kamerad, alle Mädels müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Losung ist bekannt. Ran an den Feind, Bomben auf Engelland. Hört ihr die Motoren singen, ran an den Feind. Hört ihr sie singen, ran an den Feind. Bomben, Bomben, Bomben auf Engelland. Hört ihr die Motoren singen, ran an den Feind. Wir sind im Ohren, an den Feind, Bomben, Bomben.